Für Familie Kobayashi könnte es nicht besser laufen. Der Vater hat ein kleines Haus gekauft, die Mutter ist überglücklich. Die Tochter arbeitet an ihrer Karriere als Sängerin und dem Sohn steht auf dem Weg zum Elite-Studium auch nichts im Weg. 80 Minuten später jedoch werden sie alle versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Eine Farce, eine schwarze Komödie oder eine Groteske. Der Film Die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb von Sōgu Ishii aus dem Jahr 1984 passt in viele Schubladen und in keine so richtig. Warum er aber definitiv in der Schublade für Lieblingsfilme landet, darüber sprechen heute der Filmemacher Till Kleinert und ich in unserer 11. Ausgabe von Kino Chiwa, dem Podcast über den japanischen Film. Herzlich willkommen bei Kino Chiwa. Hier ist Memo, ich bin wieder da. Ich war 2 Wochen in den USA. Max hat sich einen abgemüht, mehr als genug Gäste zu finden, die diese furchtbare Dürrezeit überbrückt haben, in der ich leider nicht dabei sein konnte. Aber ich feiere heute ein fulminantes Comeback, denn ich habe einen Gast im Haus. Es ist Till Kleinert, der Filmemacher Till Kleinert. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr auf Filmseiten unterwegs seid, die eher über Off-Kino berichten oder Arthouse-Filme oder ungewöhnliches Genre-Kino. Dann kennt ihr ihn, denn er hat einen Film gedreht, der Samurai. Till und ich kennen uns noch von der Filmakademie. Wir haben gemeinsam studiert, das heißt, wir sind eigentlich auch Freunde, nicht wahr, Till? Eigentlich schon. Und alles, was ich über der Samurai sagen werde, wird positiv sein, was aber nichts mit unserer Freundschaft zu tun hat, sondern eher damit, dass ich den Film wirklich hervorragend fand und ein großer Fan des Films bin. Ich habe ihn sogar mittlerweile 2-mal gesehen. Und wenn ich einen Film 2-mal sehe, dann ist das, ja, heutzutage natürlich. Ich meine, du hast so viel Sehstoff zur Verfügung. Du kannst Filme schauen, du kannst Serien gucken, du kannst sehr viel Zeit in Serien versenken. Und etwas 2-mal zu gucken, das erfordert schon eine gewisse Leidenschaft und Hingabe. Hast du es denn beim 2-mal besser verstanden als beim 1. Mal? Ich habe ihn beim 2. Mal, mir sind Details aufgefallen, die mir beim 1. Mal nicht so auffielen. Aber nichtsdestotrotz, hervorragender Film. Ich sag vielleicht kurz, worum es geht, oder? Das übernehme ich lieber, weil ich weiß... Solange ich es nicht machen muss, ist alles okay, ja. Es ist so furchtbar, auch mich, wenn Leute fragen, was meine Fernseharbeit betrifft, so, was machst du da? Ich hasse es, das zu erklären, deswegen tue ich es. Also, der Samurai. Ein kleines Dorf in Brandenburg ist in Aufruhr, denn ein Wolf, glaube ich, oder ein wild gewordener Hund treibt sein Unwesen, terrorisiert die Mitbürger, die Bewohner dieses Ortes. Und ein junger Polizist nimmt sich dieser ganzen Sache an, der dann ermittelt und recht schnell auf das eigentliche Wurzelwerk dieses Schreckens stößt, nämlich einen Mann in Frauenkleidern, der mit einem riesigen Samurai bewaffnet durch dieses Dorf zieht. Ein Samurai-Schwert durch dieses Dorf zieht und für Unruhe sorgt. Und zwischen den beiden entwickelt sich ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel, in dem aber Dinge offenbart werden, die man zu Beginn des Films dann auch nicht in diesem Genre-Kontext wirklich erwarten würde. Der Film ist düster, er ist aufregend, er ist fantastisch und zwar wirklich im wahrhaftigsten Sinne dieses Wortes. Also ein fantastischer deutscher Film. Es ist ein Genrefilm, es ist ein Horrorfilm, es ist ein Gorefilm. Er vereint wahnsinnig viele Aspekte der letzten 50, 60 Jahre Genre-Kino, würde ich sagen. Und ja, und arbeitet auch sehr viel mit Subtext, der nicht wirklich auf plumpe Art und Weise zur Schau gestellt wird, sondern immer irgendwo im Untergrund lauert und nur darauf wartet, zuzuschnappen. Was diesen Film auch so prädestiniert, aber es wird heute eigentlich nicht um diesen Film gehen, wir kommen zu unserem eigentlichen Thema gleich, ist, dass er auch mit gewissen Versatzstücken des japanischen Films oder noch besser der japanischen Popkultur arbeitet. Also angefangen beim Titel bis zu anderen Aspekten. Und da wollte ich dich fragen, wie viel Japan steckt in der Samurai? Genau. Das ist eine sehr gute Frage, weil du gerade auch mit dem Titel gekommen bist und wahnsinnig viele Leute immer als erstes fragen, ja, aber warum der Samurai? Also zum einen, okay, warum der Film so heißt, kann man noch irgendwie erklären, weil es gibt da diese Figur mit diesem Schwert. Aber die Frage, warum der dieses Schwert hat, so da mitten im Brandenburgischen, ist dann immer schon etwas schwieriger zu beantworten. Du hast ja davon beschrieben, wie der Film so quasi Subtexte und quasi so unbewusste Subtexte hat, die da immer zu mitschwingen und dann so an die Oberfläche brechen. Ich glaube, diese Faszination mit bestimmten mit so einer bestimmten Ästhetik und auch so einer bestimmten Machtästhetik, die mit so Schwertern, mit so riesigen Schwertern, mit so riesigen, langen, schmalen Samurai-Schwertern daherkommt, hat, glaube ich, total viel mit Videospielen zu tun, die ich wiederum als junger Mensch, Teenager so konsumiert habe. Und ja, die damit verbundene Allmachtsfantasie, es gibt diesen Bösewicht aus dem Spiel Final Fantasy VII, das sicherlich viele kennen, Sephiroth, der da irgendwie in so Zwischensequenzen vor lodernden Flammen irgendwie mit diesem riesigen Schwert so auftritt. Das hat mich, glaube ich, irgendwie unglaublich stark beeindruckt und findet sich auch in dieser Figur wieder. Aber es sind halt gar nicht so wahnsinnig bewusste. Es ist jetzt, also ich bin jetzt kein so ein krasser Popkultur-Kenner oder Nerd, also ich wäre jetzt nicht so wie Tarantino, dass ich dir genau sagen kann, was ich da, warum genau reference. Es ist eher so, dass ich so eine Art Sammelsurium von so ein bildästhetisches Sammelsurium in mir angestaut hat über die Jahre, die ich selber irgendwie Geschichten wahrnehme und konsumiere und aus allen möglichen Ecken und Bereichen, die sich für mich eben total sinnfällig, so traumartig verbinden lassen. Und es sorgt dann immer eher beim Außenstehenden, beim Zuschauer für Irritation, wie das jetzt wiederum zusammengeht mit dieser Landschaft, dieser sehr urdeutschen Landschaft. Gott, ich laber und laber. Jetzt bereust du auch schon, dass du die Frage gestellt hast. Nee, das ist vollkommen, es ist ja auch sehr interessant, weil ich glaube, jeder kreative Mensch kennt es ja, also ich glaube, dass die wenigsten Leute setzen sich aktiv hin und gehen eine Liste von Filmen durch, die sie in irgendeiner Form zitieren wollen. Es gibt so eine Art Bilderfundus, der sich ansammelt durch den Film und den Serienkonsum, der dann eben immer wieder so, wie du es so schön gesagt hast, durch die Oberfläche bricht, also auch beim Schreiben. Und ich bin zum Beispiel riesen Final Fantasy VII Fan, aber beim ersten Sehen des Films wäre ich nie drauf gekommen. Und das ist aber meiner Meinung nach die Stärke. Also genau das, es ist eher so eine merkwürdige Anmutung, die da mitschwingt, die aber niemals direktes, plumpes Zitat ist. Vielen Dank. Mir fällt gerade ein etwas konkreterer Bezug noch ein, so wo japanisches Kino, glaube ich, sehr direkt einwirkt. Also es gab ja Ende der 90er, fing das an, so eine Art von Welle, Rapid iMovies haben einige, sagen wir mal so, Independent Japan-Extremfilme, nennen wir es jetzt mal, ins Kino gebracht. Allen voran Takashi Miike mit Audition Dead or Alive, war das damals, was so die Welle losgetreten hat. Den wir übrigens besprochen haben, auch im Podcast, wollte ich nur nochmal. Ich habe das gehört, mit Freude. Und ich glaube, was ich da vor allem mitgenommen habe, also das hat mich wahnsinnig begeistert. Und was mich da begeistert hat, war eben dieses merkwürdige Nebeneinander von völlig unterschiedlichen Tonalitäten, von eine gewisse Erlaubnis einer Unreinheit oder eines Stilbruchs, dass irgendwie nicht alles irgendwie formal super geschlossen sein muss, sondern dass gerade in so einer merkwürdigen Offenheit, in der absurde Momente, komische Momente, haarsträubende Momente irgendwie zusammenkommen können und nebeneinander koexistieren können, dass da quasi in dieser Transgression der Form, der reinen Form, irgendwie ein Mehr entstehen kann, irgendeine Art von befreiendem Effekt, den das auf mich hatte. Also auch diese ganzen krassen Grenzüberschreitungen, was so guten Geschmack angeht, sexuelle Tabus etc. Das hat mich wahnsinnig begeistert, also auch persönlich so also tief im Inneren quasi stark erfasst. Und ich glaube, auch wenn es jetzt keine direkte Pastiche von solchen Filmen ist, spielt irgendwas von diesem Freiraum, von dieser Freiheit, die man sich nimmt, glaube ich, eine große Rolle bei den Filmen. Ja, ich glaube, das Stichwort oder das passende Wort dafür ist Haltung. Welche Haltung ein Film annimmt. Und die meisten deutschen Filme, ob jetzt Mainstream-Kino oder Arthouse oder auch Genre, übernehmen halt sehr ähnliche Haltungen, finde ich. Und der Film sticht halt wirklich dadurch hervor, dass er eben eine komplett andere Haltung annimmt. Die nämlich eines fernöstlichen Kinos, das nach komplett anderen Gesetzen funktioniert. Und das spürt man im Film. Deswegen wäre meine nächste Frage: Merkst du denn einen Unterschied in der Rezeption des Films, zum Beispiel zwischen Deutschland und den USA? Weil er lief ja in den USA auf wahnsinnig vielen Festivals, was ich jetzt mitbekommen habe, in einem Facebook-Feed, und hat da wirklich die Runde gemacht, wurde auch sehr, sehr gut besprochen und auch fast schon hymnisch besprochen von diversen... Teilweise, ja. Von diversen Seiten. Und da habe ich mich gefragt, so gibt es da einen Unterschied in der Rezeption? Also den gibt's auf jeden Fall jetzt zwischen, also zwischen jetzt sagen wir mal innerdeutsch und, also in Deutschland wird der Film immer so ein bisschen, wenn er besprochen wird und auch durchaus gern positiv besprochen wird, also auch da vornehmlich positiv besprochen, aber immer eher so als diese merkwürdige Ausnahmeerscheinung, wow, ein Genrefilm aus Deutschland oder wie auch immer, ne, dieses merkwürdige, allein schon extravagante, dass da ein Film ist, in dem irgendwie Blut fließt und ein bestialischer, monströser Mörder sein Unwesen treibt. Von denen gibt es ja inzwischen gar nicht mehr so wenig eigentlich in Deutschland, deswegen weiß ich gar nicht. Ich wollte gerade fragen, reicht das schon? Und das ist eben interessanter, wenn man gerade im Kontext von so fantastischen Filmfestivals, Genrefestivals, auf denen der Film viel lief, auch weltweit im anglophonen Bereich unterwegs ist, da gibt es halt eine sehr viel größeres, wie soll ich sagen, größere Affinität zu so einer Kultur grundsätzlich, dass der Film eben vor allen Dingen auch für all die Momente, in denen er raussticht, auch aus diesem, sagen wir mal, eher aus diesem Genre-Korsett oder Kostüm, sehr anerkannt und gutiert wird. Das freut mich natürlich, oder auf der Basis sind eigentlich interessantere Gespräche möglich, weil zum Beispiel so eine Hoffnung des deutschen Genrefilms bin ich zum Beispiel bestimmt nicht, weil ich glaube, dass ich da in vielerlei Hinsicht gar nicht liefern kann, was da vielleicht so erwartet oder gebraucht würde, um so den deutschen Genrefilm zu machen. Und darum ging es mir auch nie. Also so war auch deutsches Kino für mich halt nie so wahnsinnig relevant war in meinem Werden. Und deswegen ist das sozusagen grundsätzlich ein angenehmerer Rahmen, finde ich, dieser internationalere. Also wie gesagt, der Film ist eine gute 6 von 10. Zieht ihn euch rein. Nein, der Film ist sehr hervorragend. Zieht ihn euch rein, DVD, Blu-ray. Ihr findet den Link natürlich auf unserer Homepage. Und Till, aber du bist heute nicht da, um über der Samurai zu sprechen, sondern einen unserer, ich glaube, gemeinsamen Lieblingsfilme aus der japanischen reichhaltigen Filmgeschichte. Magst du den Titel nennen? Es ist so ein schöner Titel. Du kannst ihn aussprechen und kannst vielleicht auch gleich kurz erzählen, ja, warum eigentlich dieser Film? Der Film heißt Die Familie mit umgekehrtem Düsenantrieb. Ist ein Film von Tsugu Ishii aus dem Jahr 1984, wenn ich mich nicht irre. Warum ist der Film so wichtig? Zunächst mal kann ich sagen, dass das wahrscheinlich der allererste japanische Film überhaupt ist, den ich gesehen habe, abgesehen von so ein paar Godzilla-Filmen im Nachmittagsprogramm aus Sat.1. Also dahingehend als erster Berührungspunkt mit der Filmkultur ist das für mich schon mal wahnsinnig wichtig. Habe ihn auch in einer Zeit in meinem Leben gesehen, wo ich eben sehr, sehr aufnahmefähig war, glaube ich, für das, was der Film geliefert hat. Für sozusagen den Wahnsinn, den Ausbruchsexzess, den der Film bietet auch. Habe ihn gesehen nachts im Spätprogramm auf Vox mit 15 Jahren oder irgendwas. Völlig begeistert. Nachdem du den Film gesehen hast oder jetzt auch heute noch siehst, welches Gefühl bleibt da übrig bei dir? Was ist der erste Impuls oder der letzte Impuls? Der letzte Impuls. Naja, für mich endet der Film ja wirklich mit dieser allerletzten Einstellung. Also der Film hat für mich, also in meinen Augen, eine der schönsten letzten Einstellungen, eines der schönsten Enden der Filmgeschichte. Was auch damit zu tun hat, was diese Familie, diese The Crazy Family ist der internationale Verleihtitel. Ja, es geht ja um das allgegenwärtige Thema in der Filmgeschichte, in der Fiktion allgemein, die dysfunktionale Familie. Die Familie, die Kleinfamilie, die Kernfamilie, die aus irgendeinem Grund nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Es gibt eine Entfremdung, man kann nicht wirklich miteinander kommunizieren, es gibt irgendwie kein authentisches Gefühl zueinander. Und ich mag, wie der Film es eben schafft, nachdem er das alles wirklich auch in furchtbaren Farben ausgemalt hat und das auch zu einem wirklichen Kampf gekommen ist zwischen all diesen Familienmitgliedern, indem sie diese Fremdheit austragen miteinander, dass es da am Ende so ein wahnsinnig tolles, friedliches, utopisches Bild geben kann, in dem die Wände eben weg sind von diesem Haus, das sie quasi eingeengt hat, und indem sie da in dieser offenen Landschaft sitzen. Das ist ein wahnsinnig befreiendes Bild für mich. Der Film ist irgendwie total. Tsugu Ishii kommt ja, glaube ich, auch vom Punk oder ist so ein Punk-Filmemacher oder gilt als so einer. Der Film ist ja in gewisser Weise perspektivisch überhaupt nicht Punk, weil es geht um eine ganz normale, in Anführungszeichen, Familie, die auch eigentlich nach so ganz normalen Dingen strebt. Also so eine Art von, sie sucht ja das Glück so innerhalb des gesellschaftlich angemessenen Rahmens. Ja. Das sind ja keine krassen Nonkonformisten oder Aussteiger. Nee, sie wollen halt das Häuschen, den sicheren Job halt, zu Hause die zufriedene, sexuell hörige Hausfrau und halt die zwei Kinder, die nach Erfolg streben im Leben und arbeiten. Ja, und das Tolle ist eben, dass diese Familie trotzdem so radikal am Ende, also am Ende, der Vater beschreibt das ja dann auch, der Vater spielt sich ja immer auf als wie so ein Heiler für seine eigene Familie. Ja. Die Radikalität, mit der sie, nachdem sie alles sozusagen überdacht haben und sozusagen bis zum äußersten Extrem getrieben haben, die innerfamiliären Konflikte, zu sagen, es ist dieses Haus selber, das uns krank macht. Es ist irgendwie dieses gesellschaftliche Glücksversprechen an sich und das hinter sich zu lassen und dann da eben in diesem urbanen Wasteland zwischen den Autozubringern zu leben, in irgendwie so kleinen Pavillons und Zelten, in dieser riesigen offenen Fläche, nachdem wir den ganzen Film über in diesen kleinen, wirklich spürbar beengten Räumlichkeiten gelebt haben, das ist wahnsinnig befreiend. Ich fand den Film quasi also eine kleine mini-utopische Revolution. Ich finde, wenn man den Film heute sieht, er wirkt halt nach wie vor so aktuell, finde ich, weil letztlich diese Träume, die gerade dieser Familienpatron von, also der Familienvater gespielt von Katsuya Kobayashi hatte, die Rolle auch wirklich hervorragend ausfüllt, diese Zerrissenheit zwischen Familie, Job, diesem verdammten Haus und der Ambition halt dieser Ameisenplage irgendwie Herr zu werden, das wirklich, wirklich super rüberbekommt, ist, oh Gott, ich habe den Faden verloren, wo war ich? Weil ich hatte gerade dieses Gesicht vor Augen von ihm und war dann jetzt finde ich nicht mehr zurück. Aber genau, diese Zerrissenheit, ich glaube, genau diesen Konflikt verspüren heute auch sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, ich verstehe ihn heute besser als damals. Absolut, als ich 15 war, 15, 16, in dem Alter habe ich ihn auch damals gesehen, ich fand den einfach cool. Der war so crazy, wenn die dann anfangen, aufeinander loszugehen und wenn sie sich diese verrückten Waffen basteln oder sich da so ja. mit, sich da irgendwie mit Golfschlägern und Hausgeräten aufeinander losgehen. Das hat natürlich erstmal so eine lustige, so fast so Evil Dead-mäßige, krass. Ja, und so ein bisschen auch so eine Halloween-Folge von den Simpsons. Genau. Oder so. Natürlich, man weiß, aber irgendwann kippt es ja ins Extrem durch diesen Großvater, der einzieht und dann irgendwann droht auch seine Nichte zu vergewaltigen, weil er schon im Zweiten Weltkrieg offenbar als japanischer Soldat in der Mandschurei oder China oder sonst wo halt junge Mädchen missbraucht hat. Und das ist wirklich, und es hört ja da nicht auf, sondern nachdem dann der Bruder Masaki sie quasi aus den Händen des Großvaters befreit hat, er selber plötzlich auch den lüsternen Blick zwischen ihre Beine wirft. Ja. Und das hat wirklich zum Familienmord dann am Ende führt eventuell und zum Motorsägen und allem drum dran. Also der Film wird wirklich entwickelt sich von einer milden Satire zu einer pechschwarzen Satire. Und so hat er auch damals funktioniert. Ich hatte natürlich keinerlei Ambitionen in meinem Leben, irgendwann mal halt ein beständiges Einkommen zu haben in dem Alter oder ein Haus oder selbst irgendwie zwei Kinder zu haben. Das liegt ja alles irgendwie in so einer abstrakten, fernen Zukunft. Aber wenn ich ihn heute sehe, ich glaube sehr viele, ich krieg's ja auch so in meinem Freundeskreis hier mit, reiben sich da schon sehr, sehr viele Leute auf und wollen im Grunde einem gesellschaftlichen Bild gerecht werden, dass man irgendwie mit auf den Weg bekommen hat oder dass einem medial suggeriert wird als das absolute Familienglück oder die Erfordernisse, die es dafür braucht. Und ja, deswegen hat er sich ungewöhnlich gut gehalten. Es ist ja, es das ist das eine und es ist halt auch wirklich einfach. Was ich schön finde, obwohl der Film ja so eine Farce ist und eine Groteske letztendlich und auch wirklich in Extrem, also diese Eskalationsschraube auch wirklich bis zu einem Punkt anzieht, wo die Figuren so dermaßen deformiert werden, sie sind es ja eigentlich von Anfang an, dass man sich fragt, kann ich dem überhaupt noch folgen? Aber es steckt eine große Sympathie oder Liebe den Figuren gegenüber damit drin, eine Sympathie für ihren Kampf und der Wunsch, dass sie es irgendwie schaffen, glücklich zu werden. Auch wenn sie da zuerst mal eben rausfinden müssen, überhaupt erstmal irgendwie eine Art von authentischen Gefühl zu sich bekommen müssen. Es ist total schön, zum Beispiel der Vater, der ziemlich am Anfang des Films beobachtet, wie sein Sohn diesen Hund findet unter der Veranda, wo auch zum ersten Mal die weißen Ameisen auftauchen. Und der zu dem Sohn dann sagt, weißt du, du musst vielleicht gar nicht studieren. Vielleicht machst du einfach einen Hundesalon auf oder wirst Zoowärter. Und ich finde das total schön, wie der Vater dem Sohn versucht, weil er selber eben diesen Mangel spürt an irgendwie authentischem Gefühl, an authentischem, was will ich eigentlich, dem Sohn versucht, diese Tür zu öffnen. Aber der Sohn selber kann sich schon gar nichts anderes mehr vorstellen, als eben diese Aufnahmeprüfung zu schaffen, dieses wahnsinnig extreme Lernen, dieser Lerndruck, der ja auch immer weiter gesteigert wird über den Film. Ja, Tokyo University, das höchste Ziel. Ja. Und noch eine Sache, die aber finde ich dazu führt, oder die, warum der Film sich so gut hält, und das auch im Vergleich mit so, die ich jetzt so sehr hoch gerühmt habe, ja am Anfang, diesen Takashi Miike-Film oder auch Shinya Tsukamoto-Film, die, finde ich, ähnliche Themengebiete beackern, die aber, finde ich, sehr impulsiv arbeiten und sehr impulsiv quasi, also sehr bildhaft, impulsiv auch ihre Filme aufbauen und nicht so sehr dramaturgisch, sagen wir mal, die Filme nicht immer dramaturgisch so gut durchgestaltet sind, wie man es vielleicht gewohnt ist. Aus dem klassischen Erzählen. Der Film ist wahnsinnig gut und dicht geschrieben, finde ich. Ja, absolut. Absolut. Ich meine, alleine, dass er es schafft, diese Figuren als Karikaturen und Klischees anzulegen und trotzdem, was du eben beschrieben hast, eine gewisse Empathie für sie zu erzeugen, ja, bis zum Ende, als der Vater versucht, die Familie zu vergiften, bleibt die Sympathie, man versteht ihn irgendwie, dieser arme Mann, er hat ja jetzt so gelitten 90 Minuten lang und das ist ein Testament für diese dichte Dramaturgie, finde ich, die auch wirklich stringent halt durchgezogen wird. Wahnsinn. Also ich habe es ja schon das Wort Eskalation verwendet. Also der Film hat halt grundsätzlich so eine Eskalationsdramaturgie. Also die Eskalationsschraube. Es ist irgendwie, sie ziehen ein, der Vater, wir erfahren es in einem Voice-Over, er führt Tagebuch, er hofft, jetzt wird endlich alles gut. Und natürlich mit jeder kleinen Irritation beginnt sich das sozusagen hochzuschrauben in Richtung des nicht mehr aushaltbaren Zustands. Und das ist halt wahnsinnig gut, wahnsinnig effektiv, geht von Anfang an los. Ist auch sehr bedrückend. Also ich habe den Film zum Beispiel lustiger gefunden, als ich ihn mit 15 Jahren im Fernsehen gesehen habe. Das stimmt. Er gilt ja so ein bisschen als so Komödie, früher hat man dazu schwarze Komödie oder Black Comedy. Irgendwie gesagt, ich finde, wie gesagt, irgendwas an dem Film ist fast beklemmend. Du hast beschrieben schon diese Szene, in der Großvater die Tochter Erika gefangen hält und sie eben da so eingeschnürt hat, auch so merkwürdig Bondage-mäßig fast in diesem kleinen Ringerkostüm, das sie auch anhat. Das ist so merkwürdig, also ja, auch dieses fetischmäßige Sexualität. Also der Film beschreibt auch schon Anfang der 80er ganz viele auch Phänomene, japanische Phänomene, die heute noch total prävalent sind. Und ich finde, er bettet sie aber eben ganz gut ein. Er kontextualisiert sie. Es ist nicht so, dass wir aufgefordert sind, irgendwie so eine Art von verruchter Geilheit zu empfinden angesichts dieser Drohung oder was, sondern dadurch, dass er auch diese Uniform trägt, das so ganz klar historisch eingebettet ist. Also, dass das irgendwie wie so eine Art von Erbsünde, wie so eine Art von unbewussten, nicht aufgearbeiteten Trauma ist, dass da so hochkommt wieder. Ist auch toll, dass es... Das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich muss dich kurz unterbrechen, weil es hier gerade ganz gut passt mit diesem Trauma. Es gibt so eine Lesart des Films jetzt, die wirklich sehr nah an der japanischen Geschichte ist. Das nämlich, man darf nicht vergessen, der Film spielt 1984 und 1984 war halt mitten in der Bubble-Economy, wo die japanische Bevölkerung wirklich derart viel Geld hatte, mehr oder weniger von heute auf morgen, dass spontane Reichtümer möglich waren. Also es war dann plötzlich möglich, sich ein Haus zu kaufen, was vorher unerreichbar schien aufgrund der hohen Immobilienpreise. Es war möglich, den Kindern halt einen unbegrenzten Zugang zu Bildung und Talentförderung zu geben. Und die Leute sind aber daran kaputt gegangen, weil sie sich so entfremdet haben, zum Beispiel von dem Lebensstandard der 70er und auch der Mentalität der 70er, dass der Opa natürlich als Relikt der Vergangenheit und auch einer nicht verarbeiteten geschichtlichen Vergangenheit, ja, also letztlich die ganzen Gräueltaten Japans im Zweiten Weltkrieg wurden ja in Japan offiziell niemals wirklich verhandelt und sind auch gar kein Teil des Geschichtsunterrichts, halt hereinbricht wie so eine Urgewalt und im Grunde halt diesen schwelenden Konflikt dann auslöst und bis an die Spitze treibt. Das ist so ein bisschen die japanische Lesart. Dem Sogo Ishii wurde damals trotzdem von der japanischen Filmkritik vorgeworfen, dass man seinen Film halt nicht verstehen kann. Er wurde dann aber im Ausland interessanterweise sehr gut verstanden, weil er lief auf der Berlinale. Ist recht zügig ein Kultfilm geworden und er war wohl damals auch so eine Art Teil eines japanischen Filmpakets, das vom ZDF eingekauft wurde und vom ZDF komplett synchronisiert und damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. So lustigerweise erinnere ich mich auch noch an die Synchronisation im Spezifischen. Ich glaube, der Sohn Masaki wurde von irgendeinem Jungschauspieler, einem Deutschen, gesprochen, dessen Stimme sehr prägnant ist. Deswegen. Die ist sehr gut. Ja, die Synchro ist super. Die Synchro ist super, auf jeden Fall. Also für eine Synchro auf jeden Fall. Also dieses Kultfilmmäßige, das ist auch interessant, weil ich habe von dem Film schon gelesen gehabt, bevor ich ihn damals im Fernsehen gesehen hatte. Und damals gab es ja noch das Internet nicht und die Internet Movie Database. Das heißt, was ich gemacht habe, um mich über Filme zu informieren, einfach so, weil ich neugierig war, weil ich habe das Film-ABC gelesen im Stadtmagazin, das alle zwei Wochen erscheint. Da gab es dann ein Film-ABC, in dem sozusagen alle Filme gelistet waren, die irgendwie im Kino liefen innerhalb dieser zwei Wochen. Und da tauchte dieser Film eben relativ häufig auf. Und zwar, das war Anfang, Mitte der 90er Jahre. Also lange nachdem der Film überhaupt aktuell war. Und er wurde in Programmkinos immer mal wieder gespielt als Repertoirevorstellung. Also er scheint zumindest in Berlin der frühen mittleren 90er irgendwie immer noch auf diesem Kultfilmstatus ein bisschen sich so funktioniert zu haben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ist. Ich meine, gerade so dieses Berlin-Connection, er hat ja dann auch später, glaube ich, irgendwie so einen Musikfilm für die Einstürze und Neubau. Genau, ja. Also keine Ahnung, irgendwie passt das offensichtlich ganz gut zusammen. Vielleicht dieses Bilderstürmerische und auch eben so ein bisschen Autodestruktive, aus dem dann kathartisch eben sozusagen diese Freiheit am Ende erwächst. Vielleicht ist das auch was in Japan selber eben als ein bisschen zu extrem oder zu sehr ein Angriff. Ja, absolut. Ich meine, überhaupt die Vorstellung, aus irgendeiner Verpflichtung heraus zu entbrechen und sich zu emanzipieren davon, ist bis heute für Japaner eine sehr, sehr schwierige Vorstellung, die quasi dem auch einem Suizid oder Gesichtsverlust gleichkommt. Das hat sich bis heute tatsächlich nicht geändert. Aber worüber wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, wir haben jetzt sehr viel über den Inhalt gesprochen und die Lesart des Films, ist der Stil des Films. Und der gehört besonders hervorgehoben, weil wer jetzt glaubt, dieser Film wäre halt einfach klassisch gedreht und hat zwar einen interessanten Inhalt oder ein interessantes Sujet, ist aber so ein typisches 0815 Schuss gegen Schuss Ding. Da hat sich getäuscht, weil der Film ist so wie die Familie verrückt ist, muss man sagen, ist eben der Film auch visuell und besonders auch audiovisuell. Er ist wahnsinnig rasant, er ist voller Energie, er ist sehr kinetisch, er nutzt sehr, sehr viele stilistische Mittel. Er ist getrieben von hervorragender Musik, die übrigens von Soko Ishis Band komponiert wurde zu großen Teilen. Aber ich könnte das jetzt länger ausführen, aber Till, wenn du schon mal da bist und als Filmemacher, vielleicht kannst du das mal für uns, also ich meine jetzt für mich und die Zuhörer, so auf eine, ich gehe vielleicht mal ein Rauchen und komme in 5 Minuten wieder. Nee, leg los, erzähl, was ist dir aufgefallen? Was ist mir aufgefallen? Also natürlich, es ist ganz interessant, der Film ist die Kamera ist wahnsinnig bewegt, zum großen Teil. Also es gibt, was interessant ist, es gibt einige, gerade in Momenten, so Schlüsselmomenten, in denen es zu einer Art von Erhöhung der Eskalationsstufe kommt. Zum Beispiel, wenn der Vater anfängt mit dem Presslufthammer da in diesem Loch zu bohren, diesem Keller, den sie da mitten im Wohnzimmer gegraben haben und irgendwie die Familie, die ganze Familie irgendwie dazukommt und quasi beginnt hysterisch schreiend gegen den Lärm dieses Presslufthammers irgendwie ihn aufzuhalten. Wo sehr lange Einstellungen heute, man würde sagen Plansequenzen als Filmstudent laufen, die aber eben gar nicht so auf sich aufmerksam machen als so wahnsinnig elegante oder irgendwie technisch hochwertige Momente, sondern eher es entsteht so eine merkwürdige Art von ich weiß nicht, wohin ich möchte mit diesem Punkt, weil du möchtest eigentlich auf ganz andere Sachen hinaus, glaube ich. Also es gibt natürlich schon gerade zum Ende hin, wenn das Ganze eskaliert, zum Kampf auch zwischen den Familienmitgliedern, gibt es wahnsinnig tolle, aus dem Horrorgenre oder auch so aus so Comicbook-Ästhetik entnommene Geschichten. Es gibt diese wahnsinnig tolle POV-Einstellung von diesem Pressluftbohrer, der quasi mit dem der Vater auf seine Tochter losgeht. Es ist eh super, nachdem der Vater das Licht gelöscht hat, hört man seine Schritte im Haus und man sieht die Familienmitglieder, wie sie im Dunkeln sitzen und hören, der Suspense, der da geschaffen wird, also auf eigentlich auch ganz klassische Weise, aber wahnsinnig überhöht, das ist toll. Also der Film greift schon tief in die Trickkiste. Also ich meine, es gibt diesen Moment, in dem der Vater quasi eine Art von Erwachens- oder Erkenntnismoment hat auf der Arbeit, nachdem er 3 Tage ferngeblieben ist, wieder da ist, in der ihm sozusagen irgendwas klar wird und er kann da nicht mehr sitzen bleiben und muss losrennen, zurück nach Hause. Ja, das ist meine Lieblingssequenz des ganzen Films übrigens. Das ist eine tolle Sequenz und sie wird eben eingeleitet mit so einem ganz klassischen, mit so einem Mittel, das jeder Filmstudent einmal ausprobiert, nämlich dieser von Hitchcock für Vertigo erfundenen Technik, der rückfahrenden Kamera mit gleichzeitig zulaufenden Zoom oder umgekehrt, in der eben dieser Effekt entsteht, dass der Hintergrund plötzlich bei gleichbleibender Einstellungsgröße auf die Figur näher kommt, beziehungsweise weiter weggeht. Und davon ausgehend dann aus diesem Moment heraus, in dem quasi ihm diese Erkenntnis kommt, rennt er dann los nach Hause. Und das ist einfach auch eine ganz tolle Sequenz, in der die Kamera vor ihm herrennt, durch super. Ganz Tokio. Und die ist wirklich toll. Durch die U-Bahn. Ja. Er rennt sogar in der U-Bahn. Er kann nicht aufhören. Er muss, etwas bewegt ihn so sehr oder etwas hat ihn so sehr aufgewühlt, dass er nicht ruhen kann, bis er zu Hause angekommen ist. Das ist wahnsinnig schön und auch mit der Musik zusammen. Also das ist, hier empfiehlt er sich, finde ich, fast schon als, er hat ja dann auch einen Musikfilm eben oder quasi ein einstündiges Musikvideo für die Einstürzung gemacht. Hier empfiehlt er sich auch, finde ich, total als, und zwar im positivsten Sinne, Musikvideoregisseur, weil das auch eine wahnsinnige Dynamik entwickelt mit dieser Musik. Wenn dann die Kamera plötzlich aufreißt, als er am Heimbahnhof ankommt, die Sonne flatzt irgendwie in die Optik, die Musik erreicht einen euphorischen Höhepunkt, er springt auf sein Fahrrad, das ist einfach nur ganz, ganz großes, schönes, euphorisches Kino. Das Geile ist, dass man auch am, ich muss dann, weil man fragt sich ja, was treibt diesen Mann, ja, was ist denn nun los? Und wenn er dann zu Hause ankommt und man merkt, er will einfach nur gegen diese weißen Ameisen kämpfen und schmeißt wieder den Bohrer an und ich musste sehr lachen, weil es ist halt so, er entwickelt dann wirklich diese furchtbare Obsession mit diesen kleinen Lebewesen, die aber auch ein sehr, sehr schönes Symbol sind eben für das Kribbeln, das im Untergrund irgendwo lodert und dieses Haus halt. Und er wünscht sich nichts weniger, als es loswerden zu können, aber es ist halt einfach da, er wird es, also vielleicht sollte man anfangen, auf die Ameisen zu hören. Ja, genau. ja, wunderbar. Ich finde, ein toller Film, aber es gibt ja dann auch diesen, okay, aber das ist jetzt wieder alles so inhaltlich. Ich finde auch The Crazy Family, wie du gesagt hast, der Film ist verrückt, die Art, wie er gemacht ist, ist verrückt. Aber auch so diese diese Frage, wer eigentlich verrückt ist. Der Vater, der sich ja lange Zeit irgendwie quasi so wie so ein Doktor in diesem Voice-Over über seine Familie erhebt und glaubt zu erkennen, was mit ihnen nicht stimmt, was mit ihnen falsch ist. Den wir aber selber, das ist ganz toll, mal so Pillen vorbereiten sieht, in so einem Pillendöschen sehen, in so einem Pillendöschen, irgendwann während des Films. Und dann am Ende, wenn er da irgendwie, nachdem sich alle entzweit haben und alle so verbarrikadiert haben in ihren eigenen Räumen, schmeißt er nochmal solche Pillen ein, dann sieht man ihn auch einmal, wie er irgendwie allein an der Badewanne sitzt und so mit so einem merkwürdigen kleinen Eimer oder so einer Schüssel irgendwie so Wasser von der Oberfläche abschöpft, als ob er nach irgendwelchen Mikroben darin sucht. Also auch der Vater selber, der offensichtlich nicht ganz sauber ist oder nicht ganz unschuldig ist. Es führt ja dann auch zu diesem Punkt, an dem sich alle gegenseitig bezichtigen eigentlich. Na, natürlich, ich meine, so Wahnsinn und besonders Wahnsinn in Familien ist ja auch ansteckend. Es reicht ja, wenn einer ein Problem hat und übrige Familienmitglieder entwickeln dann tatsächlich, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, ähnliche Symptome wie der Kranke. Und es macht ja auch Sinn, ne? Also wenn da einer durchdreht und du bist auf kleinstem Raum mit ihm irgendwie eingesperrt und von ihm abhängig, dass du auch anfangen wirst, irgendwann halt diesen Wahnsinn als Normalität wahrzunehmen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich die große Stärke, also dass der Film diesen Wahnsinn wahnsinnig gut, im wahrsten Sinne, wahnsinnig gut abbildet. Also ich finde es wirklich, stark. Wirklich. Ja, es ist schade. Was ich immer so bedauerlich finde, ist, man wird ja denken, dass nach so einem Film würde es für einen Filmemacher richtig abgehen. Leider war das tatsächlich der letzte Film dieser Art, den Sogo Ishii gemacht hat. Er hat danach, soweit ich weiß, eine längere Pause eingelegt und hat seinen Stil radikal verändert. Er hat dann einen Film gemacht, Angel Dust heißt er, der meiner Meinung nach furchtbar langweilig ist. Also so eine richtige Schlafpille. Aber die Filme, die er vor Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb gemacht hat, sind alle nicht minder aufregend. Ich habe sie nicht alle gesehen, aber wer dann auf der Suche ist, sollte vielleicht einen Blick auf Crazy Thunder Road werfen oder Burst City, eine Art Rock'n'Roll Musical. Ja, genau, ein Punk-Musical, die auch sehr, sehr viel Spaß machen sollen. Was für dich vielleicht eine interessante Info ist, Till als Filmemacher, der sicherlich auch auf der Suche nach Geldgebern ist für das nächste Projekt. Dieser Film wurde von der Art Theater Guild produziert und die Art Theater Guild war eine Art Mekka und Utopie für avantgardistische und experimentelle und aufregende Filmemacher Japans. Es war nämlich eine Produktionsfirma, die ursprünglich gegründet wurde, um Filme zu vertreiben, die von den großen Major-Studios abgelehnt wurden und sind dann irgendwann selbst ins Filmgeschäft eingestiegen und haben eine unglaubliche Legacy von Japanese New Wave Filmen produziert. Funeral Parade of Roses kennt man vielleicht, der 60er Jahre Film über Transsexuelle in Tokio. Sie haben Filme von Nagisa Oshima, von Shohei Imamura und auch Hausu haben sie produziert, soweit ich weiß. Und leider war halt die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb der letzte oder vorletzte Film, den sie dann letztlich produziert waren. Dann haben sie die Türen zugemacht. Aber es war halt eine Produktionsfirma, die ähnlich wie United Artists in den USA, aber bei weitem nicht so extrem dem Filmemacher alle Freiheiten gegeben haben, inhaltlich, stilistisch, weil sie gesagt haben, das sind keine Regisseure, die wir einstellen, sondern Künstler, und Künstler sollte man nicht behindern auf ihrem Weg, den sie da zurücklegen. Und der Film ist ein Testament dessen, finde ich. Also, das klingt hervorragend. Also falls irgendjemand zuhört, der viel Geld hat, dass er irgendeine ich wollte so eine total plumpe Pointe bauen, dass du dann irgendwie anbeißt und ich dann sage, ja, aber die haben schon zugemacht. Ja, das hast du ja leider jetzt, ja. Ja. Nee, ja. Aber klar, wäre schön. Natürlich, es klingt hervorragend. Ich meine, es ist ein bisschen traurig, dass offensichtlich dann auch, vielleicht hat das ja auch eine Rolle gespielt, warum er dann eben nicht weiter Filme machen konnte. Mhm. Wenn es also solche Räume dann auch nicht mehr gibt oder solche Räume zugemacht werden. Ich meine, irgendwann, Leute wie Miike haben ja dann quasi in dieser Direct-to-Video, in dieser DTV, D-Cinema-Ecke plötzlich irgendwie Wege gefunden, ganz eigene Handschriften zu entwickeln, ganz eigene Themenfelder zu beackern. Aber da ist er ja auch nie so richtig angekommen. Also. Aber wäre das deiner Meinung nach ein Film, der budgetseitig auf jeden Fall, aber inhaltlich und stilistisch so in Deutschland möglich wäre, mit seinem universellen Thema? Ich weiß immer nicht, warum nicht. Also, ja, das ist meine Frage. Also, was heißt denn Deutschland? Also, Deutschland, also, es wäre. Naja, was so, sage ich mal, jetzt satirische Filme anbelangt, die einen gewissen Zeitgeist aufgreifen oder zeitgenössische Themen, aber in einer sehr extremen Form. Ich hab das Gefühl, was oft, also vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu hart in der Beurteilung, aber was mir oft im so deutschen Film so ein bisschen, oder was mich da vor allem stört, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist immer so eine Art von neutral gefestigter Erzählperspektive braucht. Also egal, worüber wir erzählen und wenn wir von Verrückten und von Wahnsinnigen erzählen, irgendwie muss man immer spüren, dass der die Kamera aufgestellt und da drauf guckt, aber eigentlich genauso ist wie wir und dass der irgendwie auch SPD wählt und dass das alles irgendwie okay ist und weißt du, irgendwas daran, dass es immer diese Art von Blick von außen, dem wissenden Blick von außen und dem irgendwie so klug und gemessen bewertenden Blick von außen geben muss. Das verhindert vielleicht manchmal, dass so, sagen wir mal, etwas extremere Statements und auch sozusagen die Erforschung von etwas extremeren Zuständen so radikal stattfinden kann, wie es jetzt auch in dem Film passiert. Und aber ich meine, auch das ist ja was man nicht, also ist ja nicht unüberwindbar, das Problem. Ja, aber auch hier wieder das Ding, was ich vorhin erzählt habe mit der Haltung. Es ist halt die Frage der Haltung, die auch hier, denke ich, zum Tragen kommt, ähnlich wie in der Samurai, eben auch bei der Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb. Till, wir neigen uns zum Ende. Wir haben diesmal geschlagene 12 Minuten überzogen, aber wenn man so einen netten Gast hat, der auch so schön über Filme sprechen kann, ist das vollkommen okay. Du hast hier eine Sache hast du dir gewünscht für das Ende dieses Podcasts, ist ein ganz bestimmtes Lied. Vielleicht kannst du sagen, warum. Ach so, naja, es ist ja eigentlich ganz einfach. Ich habe ja schon von dieser wunderbaren letzten Einstellung berichtet. Und ich glaube, was diese wunderbare letzte Einstellung auch so wahnsinnig stark macht, ist die Musikbegleitung. Es handelt sich dabei um eine Coverversion, wahrscheinlich dann auch von Tsugo Ishis Band selber eingespielt, eines Songs von OMD, Orchestric Maneuvers in the Dark, oder so, glaube ich, soll das heißen. 80er Jahre Wave Pop Band. Das Lied ist im Original auch nur ein Jahr vor Erscheinen des Films rausgekommen, heißt Of All the Things We Made. Und ich möchte natürlich aber, ich finde, der Song ist schön, aber diese Coverversion im Besonderen hat mich immer, berührt mich immer ganz stark, weil ich immer an diese Bilder, an diese Freiheit, an diese zwischen diesen Freeways, zwischen diesen Autobahnauffahrten denken muss. Und das Leben, das da quasi möglich ist, in dieser Freiheit, in diesem Wasteland.